durchs Feuer fließt das Silber rein, durchs Kreuz das Wort wird erfunden, durchs Kreuz das Wort wird erfunden. Das Feuer fließt das Silber rein.